anderes sagen. Fußball, Terror, die totale Randale, vom Profit, ohne zu schlagen. Sag gute Tag und bleib stehen, auch schon bei der Stimme. Himmel und Saft, wer kriegt durch, stell dich und gewinne. Wir stellen uns unseren Gegner, bleiben immer dabei. Zur Mannschaft in den Vollkontakt, wo wir sind, da gibt's Krawall. Mach dich bereit, ja, hier sind wir alle. Mach dich bereit, heute gibt's Krawalle. Mach dich bereit, ja, hier sind wir alle. Mach dich bereit, heute gibt's Krawalle. Heute gibt's Krawall. Wenn der Treffen steht und der Mord sich trifft, ist die Stimmung höchst explosiv. Wie ein Bolzug, das auf Beute lauert, dieses Jagdklima war aggressiv. Sag gute Tag und bleib stehen, auch schon bei der Stimme. Heben uns ab, regeln dich durch, stell dich und gewinne. Wir stellen uns unsere Gegner, bleiben immer mit dabei. Zur Mannschaft in den Vollkontakt, wo wir sind, da gibt's Krawall. Mach dich bereit, ja, hier sind wir alle. Mach dich bereit, heute gibt's Krawall. Mach dich bereit, ja, hier sind wir alle. Mach dich bereit, heute gibt's Krawalle, heute gibt's Krawall. Diesen Spaß lassen wir uns nicht nehmen, deshalb schaffen wir uns an geheime Plätze. Stillhalten, das wollen wir nicht. Wo wir sind, da fliegen die Fetzen. Wow! Sag uns für den Tag und bleib stehen, auch schon bei der Stimme. Heben uns ab, hebe ich dich durch, stell dich und gewinne. Wir stellen uns unseren Gegner, bleiben immer nicht dabei. Zur Mannschaft in den Vollkontakt, wo wir sind, da gibt's Krawall. Mach dich bereit, ja, hier sind wir alle. Mach dich bereit, heute gibt's Krawall. Mach dich bereit, ja, jetzt sind wir alle. Mach dich bereit, heute gibt's Krawall. Heute gibt's Krawall. Mach dich bereit, ja, jetzt sind wir alle. Mach dich bereit, heute gibt's Krawall. Mach dich bereit, ja, jetzt sind wir alle. Mach dich bereit. Heute gibt's Krawalle, heute gibt's Krawalle. Mach dich bereit, da hier sind wir alle. Mach dich bereit, heute gibt's Krawalle. Mach dich bereit, da hier sind wir alle. Mach dich bereit, heute gibt's Krawalle. Heute gibt's Krawalle.